Und er möchte noch kurz was zu einem Bereich sagen, wo er mehr mit zu tun hat, sich besser auskennt. Also bei der Universität gibt es einfach das Problem, dass die Gesellschaft den Bedarf an Ausbildung hat. Cioè, mentre prima hat er nicht gesagt, dass die Ausbildung muss neu strukturiert werden, also neu geschaffen, also erneuert werden. Ja, die Ausbildung wird gerade erneuert, gerade restrukturiert. Infatti prima il capitalismo, cioè la scienza era autonoma dal capitale, anche se die Wissenschaft war autonom vom Kapital, anche se il capitalismo ha sempre usato la scienza, la tecnologia, però dopo. Auch wenn der Kapitalismus natürlich die Wissenschaft, die Technologie verwendet hat, aber es war ein Zweischritt, also zuerst die Wissenschaft, dann die Verwendung. Sì, c'era una relazione, ma non così diretta. Adesso quello che fanno è una dipendenza. Aber jetzt gibt es eine unmittelbare Abhängigkeit. E vogliono trasformare tutte le facoltà in fondazioni. Man will alle Fakultäten, alle Fachbereiche in Stiftungen verwandeln. In fondazioni pubblico-privato, Bayer e Industrie e Facoltà di Chimica. Microsoft e informatica e questo diventa per uno studente è paradossale, no? Perché vuole mantenere un livello critico autonomo e nello stesso tempo vede che questa facoltà viene scompare, questa autonomia, no? Anche se pur idealistica, no? Ok, ganz kurz. Also das Verhältnis hat er als Beispiel Bayer und die Chemiker, die Informatiker und Microsoft und auf der einen Seite eben die Studenten, die irgendwie ihre Autonomie bewahren wollen, aber auf der anderen Seite, das habe ich mir jetzt wieder nicht verstanden. Infatti adesso gli studenti quello che stanno facendo chiedono una vogliono muoversi più su un concetto di dire beh allora noi siamo lavoratori in formazione vogliamo un reddito. Un salario. Genau, und der nächste Schritt müsste sein oder wäre, dass die Studenten sich selbst als Arbeiterin begreifen und sagen, also wir wollen dafür jetzt auch ein Einkommen. E nello stesso tempo tentare di resistere a questa privatizzazione. Und darin versuchen, einen Widerstand gegen diese Privatisierung zu entwickeln. Also ich wollte eigentlich nur einen Satz dazu sagen. Als Kunde fühle ich mich überhaupt nicht froher durch die Entstaatlichung. Zum Beispiel durfte ich gestern zugucken, wie jemand mittels elektronischer Medien in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Da hätte ich mich glücklich gepriesen, wenn ein Mensch gekommen wäre und gesagt hätte, da ist ihr Bett. Oder letztes Jahr, Christoph, wenn dich erinnerst, ein Reisebüro, was genau diese abgestanzten Mitteilungen hatte, war natürlich gar nicht fähig, einem praktikable Informationen zu geben, die man verinnerlichen und anwenden konnte. Also in tausend Fällen könnte ich beweisen, dass ich als Kunde total unzufrieden bin, weil ich ja genau nur das Gegenstück der Verwaltung bin. Genau wie sie ihre gestanzte Antwort gibt, kriege ich meine gestanzte Information. Und wenn ich jetzt was Kompliziertes frage, dann sagst du, da müssten sie mal weiter fragen. Ja, ich denke auch, das ist schon eine Tendenz auch bei den Callcentern, dass hier nicht ein neuer Service oft geschaffen wird, sondern eher quasi der Service an neue, vor allem auch Arbeitsbedingungen angepasst wird, dass die Leute sowieso nur noch nachts telefonieren können, weil sie auch alle jetzt mittlerweile Schichtdienst haben oder wie auch immer. Das ist nicht mehr die kleinen Filialen gibt, wo ich hingehen kann und mich irgendwie über ein Produkt informieren, sondern ich habe halt nur noch die Telefonnummer da drauf. Also ich glaube, dass jetzt alles so kundenorientiert ist, das hat halt, denke ich, vor allem den Effekt, dass die Unternehmen versuchen, die Leute quasi mit dem Gebrauchswert ihrer Arbeit irgendwie zu erpressen. Und das versuchen die halt auf unterschiedliche Art und Weise. Sie sagen, wir müssen was für den Kunden tun. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie um Ausbeutung, sondern es geht darum, dass wir irgendwie ihn zufriedenstellen. Und damit haben sie immer schon irgendwie Arbeiterinnen quasi erpresst. Also das tun sie auch mit den Krankenschwestern, noch wahrscheinlich in perfiderer Art und Weise, dass sie sagen, ja, aber es geht auch um die Patienten so, ne? Und da muss man sich einfach fragen, wie sich dieses Verhältnis zwischen Kunde oder Gebrauchswert und der Verwertung und so, wie sich das verändert. Und ich glaube auch diese Sache mit Kommunikation, also wenn ich jetzt vergleiche, ich habe noch nicht im Callcenter gearbeitet, ich habe irgendwie ein letzter Zeit werden dann irgendwie mit anderen Leuten an Lokomotiven rumgeschraubt und ich glaube, da haben wir wesentlich mehr untereinander also kommunizieren müssen. Ne? Also allein die Frage von sich austauschen über Probleme und Kommunikation mit auf Papier, mit Plänen und so weiter, als auch verbal untereinander war da ausgeprägter, glaube ich, als bei diesen Standardsätzen, die man dort im Callcenter auch sagen muss. Also dieses, dass alles so neu ist. Also es gibt natürlich... Da könnt ihr euch aber nicht so gut ausdrücken.